Du bist verlustig, aber das kann noch lange dauern. Deine Eltern haben dich verstoßen, deine Frau hat dich verraten, dein Freund ist in einer anderen Stadt. Deine Kinder erinnern sich nur noch an deinen Sprachfehler. Du könntest dir vor dem Spiegel jedes Mal seinen runterhauen. Ich bin doch auch noch da, wenn ich will, wenn ich bloß will. Ich muss nur holen. Thank you. Now, I swap. Thank you.